Deutschlandfunk, Information und Musik. Vergangenen November machte der französische Präsident Deutschland eine Liebeserklärung. À chaque fois que vous ne comprenez peut-être pas tout à fait les mots venant de la France, lisez toujours et avant tout qu'elle vous aime. Wenn Sie die Worte aus Frankreich mal nicht verstehen sollten, denken Sie immer daran, dass Frankreich Sie liebt. Das sagte Emmanuel Macron damals in einer Rede vor dem Bundestag. Schöne Worte, die leicht darüber hinwegtäuschen können, dass es derzeit gar nicht so rosig aussieht zwischen Deutschland und Frankreich. Vor allem in der Europapolitik ziehen beide Länder zuletzt nicht wirklich an einem Strang. In Zukunft aber wollen Deutschland und Frankreich wieder mehr und besser zusammenarbeiten. Eine Absicht, die sie sogar mit einem Vertrag besiegeln. Ein Zusatztext zum Élysée-Vertrag, der ja 1963 die deutsch-französische Freundschaft begründet hatte. Diese Woche hat das Bundeskabinett den neuen Vertragstext gebilligt. Unterzeichnet werden soll er am 22. Januar in Aachen, also auf den Tag genau 56 Jahre nach Unterzeichnung des Élysée-Vertrags. Über die Bedeutung dieses Élysée-Vertrags 2.0 habe ich gesprochen mit der Politikwissenschaftlerin Claire Demismet von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, dort zuständig für Frankreich. Und ich habe sie zuerst gebeten, die wichtigsten Ziele dieses neuen Vertrags zusammenzufassen. Ja, die Ziele sind eigentlich sehr klassisch. Es geht darum, die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich zu stärken. Und so sieht man sehr gut, dass der Vertrag diese Kontinuität anstrebt mit dem Vertrag, mit dem Élysée-Vertrag von 1963 und auch mit diversen Erklärungen und Abkommen der letzten Jahrzehnte. Und es geht darum, diese Zusammenarbeit zu stärken in strategischen Bereichen, insbesondere in der Wirtschaft und, sehr wichtig, in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und dazu kommt noch ein dritter Punkt, den ich wichtig finde. Das ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, also regionale Zusammenarbeit, auch da vertiefen, um weitere Integrationsschritte zu ermöglichen. Stichwort wirtschaftliche Zusammenarbeit. Laut Vertrag wünschen sich beide Länder einen deutsch-französischen Wirtschaftsraum mit gemeinsamen Regeln. Das klingt nach schöner Utopie, aber ist das wirklich realistisch? Das stimmt. Das ist in der aktuellen Situation eine Utopie und es ist auch nicht ganz neu. In den letzten Jahren und sogar Jahrzehnten gab es diesen Traum, sag ich mal, mit dem Thema Steuerharmonisierung, also mit einer gemeinsamen Fiskalpolitik. Es wurde immer wieder thematisiert und nicht konkretisiert. Utopie, aber trotzdem denke ich, dass es nicht ganz unwichtig oder unnötig ist, das nochmal zu sagen und in einem Vertrag zu schreiben. Das ist natürlich eine andere Bedeutung, ob das in einer politischen Erklärung ist oder in einem Vertrag. Das ist ein Symbol. Und außerdem müssen wir sehen, wir Deutsche und Franzosen arbeiten seit 56 Jahren jetzt mit dem Élysée-Vertrag. Es geht also um eine langfristige Perspektive. Vielleicht ist das etwas, was wir nie erreichen werden, wohlmöglich. Vielleicht ist das auch etwas, diesen Raum, den wir in 50 Jahren erreichen werden. Ich hoffe aber, dass es klappt und zwar ein bisschen früher. Sie haben gesagt, der Vertrag sieht auch vor, die Zusammenarbeit in den Grenzregionen zu verbessern. Also es soll mehr Austausch zwischen den Bürgern geben. Zurzeit scheitert das ja ganz oft noch an praktischen Dingen, also an schlechten Zugverbindungen oder fehlenden Sprachkenntnissen. Wie optimistisch sind Sie da, dass sich daran wirklich etwas ändert? Also da bin ich ein bisschen optimistischer und ich denke, dass es schneller kommen kann zu Verbesserungen. Man muss sehen, es gibt Erwartungen von Bürgerinnen und Bürgern in diesen Regionen. Es geht wirklich um ihren Alltag, es geht um ihre Arbeit, es geht um ihr Haus, also wirklich sehr konkrete Fragen. Und oft werden diese Verbesserungen gehindert, nur weil der rechtliche Rahmen nicht da ist. Und ich denke, wenn jetzt in diesem neuen Aachener Vertrag die rechtlichen Grundvoraussetzungen geschaffen werden, dann ist das schon eine große Hilfe. Das reicht nicht. Das muss man auch sehen. Das reicht nicht. Der politische Willen muss auch da sein, darf nicht fehlen. Aber wenn wir diese Grundvoraussetzung haben auf rechtlicher Ebene und wenn wir den politischen Willen haben, dann kann in der Tat was passieren. Und wie sieht es aus mit dem dritten Punkt, der im Vertrag eine große Rolle spielt, die Außen- und Sicherheitspolitik? Das war ja schon immer ein Stolperstein in der deutsch-französischen Freundschaft, muss man sagen. Frankreich wünscht sich von Deutschland traditionell mehr militärisches Engagement. Deutschland ist da auch aus historischen Gründen zögerlich. Hat man mit dem neuen Vertrag jetzt einen Kompromiss gefunden? Ja, das ist auf jeden Fall ein Kompromiss und auf beiden Seiten hätte man sich was anderes wünschen können. Aber das ist ganz klassisch ein Kompromiss. Das heißt, jede Seite kann davon was haben und hat sich auch bewegt. Ich finde wichtig in diesem Punkt, der in der Tat, wie Sie sagen, ein traditioneller Streitpunkt zwischen Deutschland und Frankreich ist und trotzdem gibt es jetzt den Wunsch, stärker zusammenzuarbeiten, insbesondere in multilateralen Foren. Und heutzutage wird Multilateralismus von vielen in Frage gestellt, insbesondere durch Donald Trump in den USA. Und zu sagen, als Deutsche und Franzosen, wir wollen in diesen Foren zusammenarbeiten, um Multilateralismus zu stärken, selbst wenn das schwierig ist, ist das rein symbolisch gesehen zu diesem Zeitpunkt sehr wichtig. Offensichtlich hat der ursprüngliche Élysée-Vertrag ja 56 Jahre lang ausgereicht und ganz gute Dienste getan. Was ist heute anders, Frau de Mismer? Warum muss die deutsch-französische Freundschaft ausgerechnet jetzt erneut besiegelt werden? Also heute ist anders, dass wir erstmal vorangeschritten sind. Wir haben sehr viel erreicht. Sehr viele Abstimmungsmechanismen wurden geschaffen zwischen Deutschland und Frankreich. Und die europäische Integration vor allem ist viel, viel weiter als 1963. Insofern sind Ziele, die in dem Élysée-Vertrag von 1963 fest verankert sind, diese Ziele klingen heutzutage nicht mehr so ambitioniert. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass die Europaskepsis, die Fragmentierung auch der Europäischen Union haben stark zugenommen in den letzten Jahren. Wir haben mit einer Krise zu tun, mit einer Sinneskrise der europäischen Integration. An der Tagesordnung ist der Brexit zum Beispiel. Dieses Jahr mit der Europawahl werden bestimmt nationalistische Kräfte auch gut abschneiden und in diesem Kontext zu sagen, wir glauben an die deutsch-französische Zusammenarbeit, wir glauben an weitere Integrationsschritte, das ist auch ein Symbol. Und ich finde insbesondere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit hat in diesem Kontext, in diesem schwierigen Europakontext eine wichtige Rolle zu spielen. Wir haben mit so vielen Blockaden zu tun in der EU, dass es fast unmöglich ist, weiter zu integrieren. Aber das kann man auf der regionalen Ebene haben. Und somit würde die deutsch-französische Zusammenarbeit wieder diese alte Funktion des Labors spielen können. Könnten sich aber nicht andere europäische Länder durch diesen explizit deutsch-französischen Vorstoß auch ausgeschlossen fühlen? Ja, natürlich. Und das ist die Gefahr. Das war immer schon die Gefahr, dass deutsch-französische Integrationsvorschläge andere ärgern, dass sich andere dadurch brüskiert fühlen. Und deswegen müssen Deutschland und Frankreich jetzt unbedingt aufpassen, andere Länder, die wichtigen Partner in der EU, immer einzubeziehen. Also nicht nur erklären, dass dieser neue Vertrag nicht gegen die anderen ist, sondern wirklich auch in den Abstimmungsmechanismen die anderen einbeziehen, um zu vermeiden, dass die Integration nur noch in beiden Staaten passiert. Das wäre nicht realistisch und der Zusammenhalt der EU muss natürlich ein großes Ziel bleiben für beide Länder. Ich habe es vorhin schon gesagt, aktuell wirkt es nicht unbedingt so, als würden Deutschland und Frankreich gerade in der Europapolitik an einem Strang ziehen. Emmanuel Macron wünscht sich einen Aufbruch für Europa, hat Reformen vorgeschlagen, bekommt aber kaum Unterstützung aus Deutschland. Haben Sie Hoffnung, dass sich auch mit diesem Vertrag daran etwas ändern wird? Ich denke nicht, dass der Vertrag kurzfristig sehr viel ändern wird. Deutschland und Frankreich haben zurzeit andere Prioritäten. Außerdem ist der französische Präsident jetzt innenpolitisch geschwächt, insbesondere durch die Bewegung der Gelbwesten, aber nicht nur. Und es ist nicht der richtige Zeitpunkt für große Initiativen in der Europapolitik. Außerdem mit der Europawahl, die Prioritäten sind da Wahlkampf zu machen und nicht die EU zu reformieren. Also ist es dann vielleicht der falsche Zeitpunkt für diesen Aachener Vertrag, diesen Élysée-Vertrag 2.0? Na, der Vertrag ist, das ist eben ein Vertrag. Das ist keine politische Erklärung. Das heißt, die Gültigkeit ist viel länger als nur die nächsten 6 Monate. Ich denke, dass es gut ist, so einen Rahmen zu haben, der uns erlaubt, auch in besseren Zeiten, in einfacheren Zeiten dann schneller mit Integration, mit Initiativen weiterzumachen. Das sagt die Politikwissenschaftlerin Claire Demesmet über den Élysée-Vertrag 2.0, der am 22. Januar in Aachen unterzeichnet werden soll.